Tod der Mutter. Ich erinnere mich, dass Adolfs Mutter schon zu Beginn des Jahres 1907 eine schwere Operation durchzumachen hatte. Sie lag damals im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in der Herrenstraße, wo er sie täglich besuchte. Die Operation führte der damalige Primararzt Dr. Urban durch. Um welche Erkrankung es sich handelte, ist mir nicht mehr genau in Erinnerung geblieben, vermutlich um Brustkrebs. Frau Klara erholte sich zwar so weit, dass sie wieder ihren Haushalt führen konnte, doch war sie nach wie vor sehr schwach und hinfällig und musste immer wieder das Bett hüten. Doch einige Wochen, nachdem Adolf nach Wien gezogen war, schien es ihr wieder besser zu gehen, denn ich traf sie zu meinem Erstaunen eines Vormittags zufällig auf der Promenade, wo damals noch der Markt abgehalten wurde und die Bäuerinnen aus der Umgebung der Stadt Eier, Butter, Gemüse verkauften. »Dem Adolf geht es gut«, erklärte sie mir freudig. »Wenn ich nur wüsste, auf was er überhaupt studiert. Leider schreibt er nichts darüber, aber es lässt sich denken, dass er viel zu tun hat.« Das war eine gute Nachricht, die auch mir Freude machte, denn Adolf hat mir nichts über seine Tätigkeit in Wien geschrieben. Unsere Korrespondenz drehte sich in der Hauptsache um Benkiser, das hieß um Stefanie. Doch davon durfte die Mutter nichts erfahren. Ich fragte Frau Klara noch, wie es ihr gehe. Es gehe ihr leider gar nicht gut, erklärte sie. Sie habe starke Schmerzen und könne nachts oft nicht mehr schlafen. Aber ich möge Adolf nichts davon schreiben. Vielleicht würde sich ihr Zustand wieder bessern. Beim Abschied lud sie mich ein, sie bald zu besuchen. In der Werkstätte gab es damals viel zu tun. Noch nie war das Geschäft so gut gegangen wie in diesem Jahr. Auftrag über Auftrag kam. Für einen neu errichteten Trakt der Frauenklinik hatten wir 50 komplette Betten zu liefern. Trotz der starken Arbeitsbelastung benutzte ich jede freie Stunde für meine musikalische Fortbildung. Sowohl im Streichorchester des Musikvereins wie im großen Symphonieorchester war ich als Bratschist tätig. So gingen die Wochen dahin, und ich glaube, es war schon spät im November, als ich endlich dazu kam, Frau Hitler zu besuchen. Ich erschrak, als ich sie wieder sah. Wie welk und verfallen sah dieses liebe, gütige Antlitz aus. Sie streckte mir aus dem Bette die schmale, blasse Hand entgegen. Die kleine Paula schob mir einen Stuhl an das Bett. Sie begann sogleich von Adolf zu sprechen und war glücklich über den zuversichtlichen Ton seiner Briefe. Ich fragte sie, ob sie ihn über ihre Krankheit unterrichtet hätte. Falls es ihr Mühe mache, Adolf zu schreiben, wolle ich es tun. Doch da wehrte sie sogleich entschieden ab. Wenn sich ihr Zustand nicht bessern würde, erklärte sie, bliebe ihr wohl nichts anderes übrig, als Adolf aus Wien zurückzurufen. Freilich täte es ihr leid, ihn mitten aus seiner anstrengenden Beschäftigung herauszureißen, aber was solle sie tun? Die Kleine müsse täglich zur Schule gehen, Angela habe genug eigene Sorgen, sie erwartete damals ihr zweites Kind, und mit ihrem Schwiegersohn Raubal könne sie schon gar nicht rechnen. Seit sie Adolf vor ihm in Schutz genommen und seinen Entschluss, nach Wien zu gehen, verteidigt habe, wäre Raubal verstimmt und ließe sich nicht mehr sehen. Er halte auch Angela, seine Frau, ab, sich um ihre Pflege zu kümmern. So blieb ihr wohl nichts übrig, als ins Spital zu gehen, wie ihr der Arzt geraten habe. Der Hausarzt der Familie Hitler war der allseits beliebte Dr. Bloch, den man in der Stadt den Arme-Leute-Doktor nannte, ein hervorragender Fachmann und ein herzensguter Mensch, der sich für seine Kranken aufopferte. Wenn Dr. Bloch Frau Hitler riet, ins Spital zu gehen, musste es doch sehr ernst um sie stehen. Ich fragte mich, ob es nicht doch meine Pflicht wäre, Adolf zu benachrichtigen. Frau Klara sagte mir, wie furchtbar es für sie sei, dass Adolf so weit weg von ihr wäre. Noch niemals hatte ich so deutlich wie bei diesem Besuch empfunden, wie sehr sie an ihrem Sohne hing. Was noch an Kraft und Leben in ihr war, galt der Sorge um ihn. Vielleicht ahnte sie in diesen Leidenswochen, da sie sich nächtelang mit den Gedanken an ihn abquälte, dass ihm aufgrund seiner besonderen Anlagen ein ungewöhnliches Schicksal bevorstand. Schließlich versprach sie mir, Adolf von ihrem Befinden zu verständigen. Als ich mich an diesem Abend von Frau Klara verabschiedete, war ich sehr unzufrieden mit mir selber. gab es denn keinen Weg, um dieser armen Frau zu helfen? Ich wusste doch, wie Adolf an seiner Mutter hing. Es musste doch etwas geschehen. Die kleine Paula war ja auch zu verzagt, zu ungeschickt, wenn die Mutter wirklich Hilfe brauchte. Daheim angekommen, sprach ich mit meiner Mutter. Sogleich erklärte sie sich bereit, dann und wann bei Frau Hitler Nachschau zu halten, obwohl sie sie gar nicht kannte. Doch diesem Entschluss widersprach mein Vater, der es in seiner genauen, überkorrekten Art ungehörig fand, unaufgefordert seine Dienste anzubieten. Nach einigen Tagen ging ich wieder zu Frau Clara. Ich fand sie außer Bett in der Küche beschäftigt. Sie fühlte sich etwas wohler, und so tat es ihr sogleich leid, dass sie Adolf über ihre Krankheit unterrichtet hatte. An diesem Abend saß ich lange bei ihr. Frau Clara war heute gesprächiger als sonst und begann, mir ganz entgegen ihrer Art von ihrem eigenen Leben zu erzählen. Manches verstand ich, manches ahnte ich, auch wenn das meiste unausgesprochen blieb, offenbarte sich doch mir, dem damals 19-Jährigen, der dem Leben noch so zuversichtlich und erwartungsvoll entgegenblickte, ein schweres Lebensschicksal. Doch in der Werkstätte drängte die Arbeit. Der Termin für die Lieferung der bestellten Betten war nahe und musste unbedingt eingehalten werden. Der Vater kannte keine Nachsicht. Auch was meine künstlerischen Ambitionen betraf, hieß es nur: erst die Arbeit, dann die Musik. Da außerdem eine große Aufführung bevorstand, gab es eine Orchesterprobe nach der anderen. Ich wusste manches Mal wirklich nicht, wie ich mit meiner Zeit auskommen sollte. Da stand eines Vormittags, eben als ich voll Eifer die Matratzen füllte, Adolf in der Werkstätte. Elend sah er aus. Sein Gesicht war von einer fast durchsichtigen Blässe, die Augen waren trübe, die Stimme klang rau. Aber ich spürte, welcher Ansturm jähen Schmerzes sich hinter dieser eisigen Haltung verbarg. Er machte den Eindruck, als müsste er gegen ein widriges Schicksal ankämpfen. Kaum ein Gruß, keine Frage nach Stefanie, kein Wort über das, was er in Wien erlebt hatte. »Unheilbar«, sagt der Arzt. Dies war alles, was Adolf hervorbrachte. Ich erschrak über diese eindeutige Diagnose. Wahrscheinlich war er von Dr. Bloch über den Zustand seiner Mutter informiert worden. Vielleicht hatte er noch einen anderen Arzt zu Rate gezogen. Aber er konnte sich mit diesem harten Urteil nicht abfinden. Feuer kam in seine Augen, Zorn blitzte auf. »Unheilbar! Was heißt das?« stieß er hervor. »Nicht, dass das Leiden unheilbar ist, sondern nur, dass die Ärzte es nicht zu heilen vermögen. Meine Mutter ist doch noch gar nicht alt. 47 Jahre ist doch kein Alter, in dem man unbedingt sterben muss. Aber so oft die Ärzte mit ihrer Weisheit zu Ende sind, heißt es sogleich unheilbar. Vielleicht, wenn meine Mutter in einer späteren, fortschrittlicheren Epoche leben würde und an der gleichen Krankheit zu leiden hätte, könne man sie heilen.« Ich kannte die Eigenart meines Freundes, alles, was ihm im Leben begegnete, zum Problem zu machen. Doch niemals hatte er noch mit solcher Bitterkeit, solch leidenschaftlicher Beteiligung gesprochen wie jetzt. Es kam mir plötzlich vor, als stünde Adolf, blass, erregt, bis ins Innerste aufgewühlt, unmittelbar dem Tode gegenüber, der hart und grausam sein Opfer begehrte und müsse mit ihm diskutieren und Abrechnung halten. Ich fragte Adolf, ob er meine Hilfe benötige. Er überhörte die Frage, so sehr beschäftigte ihn diese Auseinandersetzung. Dann brach er plötzlich das Gespräch ab und erklärte mit nüchterner, sachlicher Stimme: »Ich bleibe in Linz, um meiner Mutter die Hauswirtschaft zu führen.« »Kannst du denn das?« fragte ich. »Man kann alles, wenn es sein muss.« Damit war das Gespräch zu Ende. Ich begleitete Adolf noch vor das Haus. Bestimmt wird er sich jetzt nach Stefanie erkundigen, dachte ich. Vielleicht wollte er in der Werkstätte nicht danach fragen. Ich wäre sehr froh darüber gewesen, denn ich hatte meine Beobachtungen gewissenhaft durchgeführt und konnte, auch wenn die erwartete Aussprache unterblieben war, doch manches von ihr erzählen. Außerdem hoffte ich, dass Adolf in seiner furchtbaren seelischen Bedrängnis in Gedanken an Stefanie Trost finden würde. Gewiss war es auch so. Sicherlich bedeutete ihm Stefanie gerade in diesen schweren Wochen mehr als je zuvor. Doch er drängte jedes Wort über sie in sein Herz zurück, so sehr stand die Sorge um die Mutter im Vordergrund seines Denkens und Tuns. Ich kann den Zeitpunkt, an dem Adolf aus Wien zurückkehrte, in meiner Erinnerung nicht mehr genau bestimmen. Vielleicht war es einer der letzten Tage im November, vielleicht hatte schon der Dezember begonnen. Aber die Wochen, die nun folgten, werden mir unauslöschlich in Erinnerung bleiben. In gewissem Sinne waren es die schönsten, innigsten Wochen unserer Freundschaft. Wie sehr mich diese Tage bewegten, entnehme ich allein schon der Tatsache, dass mir an keinem anderen zeitlichen Abschnitt meines Zusammenseins mit meinem Freund so viele Einzelheiten im Gedächtnis geblieben sind. Er war wie verwandelt. Ich hatte bisher geglaubt, ihn gründlich und von allen Seiten zu kennen. Schließlich hatten wir bereits über 3 Jahre in einer engen, jede andere Verbindung ausschließenden Freundschaft gelebt, in der nichts verborgen geblieben war. Doch in diesen Wochen kam es mir vor, als wäre mein Freund mit einem Male ein ganz anderer Mensch geworden. Nichts mehr von den Fragen und Ideen, die ihn sonst so heftig bewegt hatten. Ausgelöscht alle Gedanken an Politik. Selbst von seinem künstlerischen Interessen war kaum etwas zu spüren. Er war nichts mehr als der getreue, hilfsbereite Sohn seiner Mutter. Ich hatte die Mitteilung Adolfs, er würde nunmehr den Haushalt in der Blütenstraße übernehmen, nicht sehr ernst genommen. Ich wusste ja, wie geringschätzig Adolf von diesen an sich zwar notwendigen, aber durchaus öden und eintönigen Beschäftigungen dachte. Also war ich auch bezüglich dieses Vorsatzes skeptisch und dachte mir, es würde bei einigen Versuchen bleiben. Aber ich hatte mich gründlich geirrt. Ich kannte Adolf eben von dieser Seite her zu wenig und hatte nicht in Betracht gezogen, dass ihn die grenzenlose Liebe zu seiner Mutter befähigte, selbst diese ungewohnten und von ihm bisher gering geschätzten häuslichen Verrichtungen so gut auszuführen, dass ihn die Mutter nicht genug loben konnte. So traf ich eines Tages, als ich in die Blütenstraße kam, Adolf am Boden kniend an. Er hatte eine blaue Arbeitsschürze vorgebunden und rieb den schon lange nicht aufgewaschenen Küchenboden. Ich war wirklich maßlos erstaunt und muss ein sehr betroffenes Gesicht gemacht haben, denn Frau Clara lächelte inmitten ihrer Schmerzen glücklich und meinte zu mir gewandt, »Da schauen Sie aber, gell, was der Adolf alles kann.« Ich bemerkte jetzt, dass Adolf auch die Wohnungseinrichtung umgestellt hatte. Das Bett der Mutter stand jetzt in der Küche, weil diese tagsüber geheizt wurde, so dass es die Kranke stets warm hatte. Die Küchenkredenz hatte Adolf ins Wohnzimmer geschoben und auf den dadurch frei gewordenen Platz die Ottomane hingerückt, auf der er schlief. So konnte er auch nachts immer in der Nähe der Mutter sein. Die Kleine schlief im Wohnzimmer. Ich konnte mich nicht enthalten zu fragen, wie es ihm mit dem Kochen ginge. »Sobald ich mit dem Reiben fertig bin, kannst du es sehen«, meinte Adolf. Aber Frau Clara kam meinem Urteil zuvor. »Jeden Morgen bespreche sie mit Adolf, was mittags gekocht werden solle«, erklärte sie mir. »Er lasse es sich nicht nehmen, immer ihre Lieblingsgerichte auszuwählen.« »Es schmecke ihr herrlich«, behauptete Frau Clara. »Sie habe schon lange nicht mehr mit solchem Appetit gegessen, wie seit den Tagen, da Adolf bei ihr wäre.« Ich blickte auf Frau Clara hin, die sich im Bette aufgerichtet hatte. Im Eifer des Sprechens hatten sich ihre sonst so bleichen Wangen ein wenig gerötet. Die Freude über die Rückkehr des Sohnes und seine hingebende Sorge um sie verklärten das ernste, abgehärmte Antlitz. Doch hinter dieser mütterlichen Freude standen die untrüglichen Zeichen des Leides. Die tiefen Furchen um den schmal gewordenen Mund, die in tiefen Höhlen liegenden Augen verrieten, wie richtig die Diagnose des Arztes war. Eigentlich hätte ich wissen können, dass mein Freund auch in dieser für ihn gewiss ungewöhnlichen Aufgabe nicht versagen würde, denn was er machte, machte er ganz. Angesichts des Ernstes, mit dem er die Führung des Haushaltes übernahm, blieb mir jede spöttische Bemerkung im Halse stecken, so komisch auch Adolf, der noch so viel auf peinlich genaue, adrette Kleidung hielt, in seinem groben Arbeitsgewande mit der umgebundenen Schürze aussah. Ich brachte nicht einmal ein anerkennendes Wort über die Lippen, so sehr berührte mich seine veränderte Haltung, denn ich wusste wohl, wie viel Selbstüberwindung ihm die Durchführung dieser Arbeiten kostete. Der Zustand der Mutter war recht wechselnd. Die Anwesenheit ihres Sohnes war jedenfalls von gutem Einfluss auf ihr Allgemeinbefinden, Er erhellte auch ihr verdüstertes Gemüt. In den Nachmittagsstunden war sie sogar manches Mal außerhalb des Bettes und saß im bequemen Lehnstuhl in der Küche. Adolf las ihr jeden Wunsch von den Augen ab und war auf das Zärtlichste um sie bemüht. Ich hatte diese sich so liebevoll einfühlende Zärtlichkeit noch niemals an ihm entdeckt. Ich glaubte, meinen Augen und Ohren nicht trauen zu können. Kein schroffes Wort mehr, keine unwillige Äußerung, kein heftiges Hervorkehren des eigenen Standpunktes. Er hatte sich in diesen Wochen völlig selbst vergessen und lebte nur in der aufopfernden Sorge um die Mutter. Wenngleich Adolf, wie Frau Clara immer wieder behauptete, viele Eigenschaften seines Vaters geerbt hatte, habe ich gerade in diesen entscheidenden Wochen deutlich empfunden, wie ähnlich er im Innersten seines Wesens der Mutter war. Gewiss mochte dazu auch der äußere Umstand beigetragen haben, dass er die letzten 4 Jahre allein mit der Mutter verbracht hatte. Doch darüber hinaus offenbarte sich mir eine einzigartige seelische Harmonie zwischen Mutter und Sohn, wie ich eine solche nie mehr in meinem Leben angetroffen habe. Alles Trennende blieb weit zurück. Niemals sprach Adolf von der Enttäuschung, die ihm in Wien widerfahren war. Überhaupt schienen in dieser Zeit alle Sorgen um das Künftige ausgelöscht zu sein. Eine Atmosphäre gelöster, fast heiterer Zufriedenheit lag um die vom Tode gezeichnete. Auch Adolf schien alles, was ihn selbst bedrängte, vergessen zu haben. Nur ein einziges Mal, so erinnere ich mich, begleitete er mich, als ich mich von Frau Clara verabschiedet hatte, an die Türe und fragte mich, ob ich Stefanie gesehen habe. Doch es lag jetzt ein anderer Ton in dieser Frage. Nicht mehr die Ungeduld des stürmisch Liebenden, sondern die heimliche Angst eines jungen Menschen, der fürchtet, dass ihm das Schicksal auch noch das Letzte nehmen könnte, das ihm im Leben teuer war. Ich spürte aus dieser hastig hervorgestoßenen Frage, wie viel dieses Mädchen gerade in diesen für ihn so schweren Tagen ihm bedeutete. Vielleicht mehr, als wäre sie ihm tatsächlich so nahe gestanden, wie er es ersehnte. Ich beruhigte ihn. Stefanie sei mir öfters, wenn ich über die Brücke ging, mit ihrer Mutter begegnet. Es habe sich bei ihr anscheinend nichts geändert. Der Dezember war kalt und unfreundlich. Tagelang lag feuchter, düsterer Nebel über der Donau. Kaum, dass die Sonne wieder durchkam, und geschah es einmal, waren ihre Strahlen kraftlos und wärmten kaum. Der Zustand der Mutter verschlechterte sich zusehends. Adolf riet mir, nur mehr jeden zweiten Tag zu kommen. Aber Frau Clara grüßte mich, so oft ich in die Küche trat, indem sie die Hand ein wenig hob und mir entgegenstreckte. Dann huschte mitunter ein heimliches Lächeln über ihre schmerzvoll entstellten Züge. Ein kleiner, sehr bezeichnender Zwischenfall ist mir in Erinnerung geblieben. Adolf hatte bei der Durchsicht der Schreibhefte festgestellt, dass die kleine Paula in der Schule nicht so fleißig lerne, wie es die Mutter von ihr erwarten konnte. Adolf nahm die Kleine bei der Hand und führte sie zum Bette der Mutter hin. Dann musste sie der Mutter die Hand geben und feierlich versprechen, immer fleißig zu sein und eine ordentliche Schülerin zu werden. Vielleicht wollte Adolf mit dieser kleinen Szene der Mutter sagen, dass er inzwischen seine eigenen Fehler eingesehen habe. Hätte er die Realschule bis zur Matura besucht, wäre es in Wien nicht zur Katastrophe gekommen. Sicher stand dieses für ihn so entscheidende Ereignis, von dem er später sagte, dass es ihn zum ersten Male in seinem Leben uneins mit sich selber gemacht habe, damals im Hintergrund des furchtbaren Geschehens, und verdunkelte sein Gemüt noch mehr. Als ich am übernächsten Tage wieder in die Blütenstraße kam und heimlich an der Tür klopfte, öffnete Adolf sogleich, trat zu mir auf den Gang heraus und zog die Tür hinter sich zu. »Es gehe der Mutter gar nicht gut«, sagte er mir, »sie habe furchtbare Schmerzen.« Mehr noch als seine Worte überzeugte mich seine Ergriffenheit vom Ernst der Situation. Ich sah ein, dass es besser sei zu gehen. Adolf stimmte mir bei. Wir drückten uns stumm die Hände, dann ging ich. Schon war Weihnachten nahe. Endlich hatte es geschneit und die Stadt hatte damit ein festliches Gesicht bekommen. Nur mir selbst war gar nicht weihnachtlich zumute. Ich ging über die Donaubrücke nach Urfahr hinüber. Von den Hausleuten erfuhr ich, dass Frau Hitler schon die letzte Ölung empfangen habe. Ich wollte meinen Besuch so kurz wie möglich machen. Auf mein Klopfen öffnete die kleine Paula. Zögernd trat ich ein. Frau Clara saß im Bette, Adolf hatte seinen Arm um ihren Rücken gelegt, um ihr zu helfen, denn sobald sie sich aufrichten konnte, ließen die furchtbaren Schmerzen etwas nach. Ich grüßte und blieb an der Türe stehen. Adolf gab mir ein Zeichen zu gehen. Schon griff ich nach der Klinke, als mir Frau Clara zuwinkte und mir die Hand entgegenstreckte. Unauslöschlich haben sich mir die Worte eingeprägt, die damals die Sterbende mit leiser, kaum wahrnehmbarer Stimme zu mir sprach. »Gustl«, sagte sie, sie nannte mich sonst immer nur Herr Kubizek, in dieser Stunde aber gebrauchte sie den Namen, den Adolf für mich verwendete. »Bleiben Sie meinem Sohne ein guter Freund, auch wenn ich nimmer bin. Er hat ja niemanden mehr.« Ich versprach es mit Tränen in den Augen, dann ging ich. Dies war am Abend des 20. Dezember. Am nächsten Tag kam Adolf nachmittags zu uns in die Wohnung. Die Werkstätte war wegen der nahen Weihnachtstage bereits geschlossen worden. Adolf sah sehr angegriffen aus. Es genügte, sein verstörtes Antlitz zu sehen, um zu wissen, was geschehen war. In den ersten Morgenstunden sei die Mutter gestorben, erklärte er. Ihr letzter Wunsch sei gewesen, neben ihrem Manne in Leonding beigesetzt zu werden. Adolf konnte kaum sprechen, so tief hatte ihn der Verlust der Mutter erschüttert. Meine Eltern sprachen ihm ihre Anteilnahme aus. Doch sah meine Mutter, dass es das Beste wäre, sogleich auf das Praktische einzugehen. Die Beisetzung musste geordnet werden. Adolf hatte bereits in der Leichenbestattungsanstalt Winkler vorgesprochen. Das Begräbnis war dort für den 23. Dezember, 9 Uhr vormittags, angesetzt worden. Aber noch gab es viel zu tun. Die Überführung der Mutter nach Leonding bedurfte einer eigenen Regelung. Die erforderlichen Dokumente mussten beschafft, der Patezettel gedruckt werden. Damit kam auch Adolf über die seelische Erschütterung hinweg. Gefasst leitete er an diesem und an den folgenden Tagen die notwendigen Vorbereitungen für das Begräbnis. Am Morgen des 23. Dezember 1907 ging ich mit meiner Mutter vor der angesetzten Stunde zum Trauerhaus hinüber. Das Wetter hatte wieder umgeschlagen, der Schnee glitt von den Dächern, in den Straßen lag ein nasser, glitschiger Matsch. Der Morgen war feucht und nebelverhangen, kaum waren die dunklen Wasser des Stromes zu erkennen. Wir traten in die Wohnung, um uns der geltenden Sitte gemäß von der Toten mit einigen Blumen zu verabschieden. Frau Clara war auf ihrem Bette aufgebahrt worden. Über dem wachsbleichen Antlitz lag ein verklärter Schimmer. Ich fühlte mit der Verstorbenen, dass für sie der Tod eine Erlösung gewesen war, die sie von ihren grausamen Schmerzen befreit hatte. Die kleine Paula schluchzte. Adolf bewahrte seine Haltung. Doch ein Blick auf seine Züge genügte, um zu sehen, was er in diesen Stunden durchlitt. Nicht bloß der Umstand, dass Adolf nun doppelweise war, hatte ihn so tief getroffen, vielmehr noch erschütterte ihn die Tatsache, dass er mit seiner Mutter das einzige Wesen auf Erden verlor, auf das sich seine Liebe konzentrierte und das ihm diese ebenso vollkommen erwidert hatte. Ich begab mich mit meiner Mutter auf die Straße hinunter. Der Priester kam, man hatte die Tote in den Sarg gebettet, nun wurde dieser im Hausflur abgestellt. Der Priester segnete die Tote ein, dann setzte sich der kleine Trauerzug in Bewegung. Von der Donau her fielen die Nebel ein. Ein graues, düsteres Bild, eine Stimmung voll Wehmut und Trauer, wie sie diesem Ereignis angemessen war. Hinter dem Sarg der Mutter ging Adolf. Er trug seinen langen, schwarzen Winterrock, schwarze Handschuhe und in der Hand, wie es damals üblich war, einen schwarzen Zylinderhut. Die dunkle Gewandung ließ sein Antlitz noch bleicher erscheinen. Er war ernst und gefasst. Zur Linken ging, gleichfalls dunkel gekleidet, der Schwager Raubal, in der Mitte die elfjährige Paula. Angela, die in diesen Tagen schon hoch in gesegneten Umständen war, saß in einem geschlossenen Einspänner, der den Trauergästen folgte. Vielleicht trug dieser Umstand, dass gleich hinter den nächsten Angehörigen ein Wagen fuhr, dazu bei, dass mir der ganze Trauerzug einen so trostlosen Eindruck machte. Außer meiner Mutter und mir folgten nur einige Bewohner des Hauses Blütenstraße 9 dem Sarge, einige Nachbarsleute und Bekannte aus der früheren Wohnung in der Humboldtstraße. Meine Mutter empfand gleichfalls, wie kümmerlich diese Beisetzung war, nahm aber in ihrer gütigen Art sogleich die Menschen, die nicht zum Begräbnis gekommen waren, in Schutz. Morgen sei doch Weihnachten, erklärte sie mir, da wäre es wirklich vielen Frauen beim besten Willen nicht möglich, sich frei zu machen. Beim Kirchentore wurde der Sarg vom Wagen gehoben und in das Innere der Kirche getragen. Anschließend an die Totenmesse fand die zweite Einsegnung statt. Nachdem die Verstorbene nach Leonding überführt werden sollte, wurde der Sarg im Trauergeleite zur Urfahrer Hauptstraße geführt. Die Kirchenglocken läuteten, als sich der kleine Zug der Hauptstraße näherte. Unwillkürlich blickte ich zu den Fenstern des Hauses empor, in welchem Stefanie wohnte. Hatte mein sehnlichster Wunsch, sie möge in dieser schwersten Stunde doch meines Freundes nicht vergessen, sie herbeigerufen. Noch sehe ich, wie sich oben am bekannten Fenster die Flügel öffneten, wie eine Mädchengestalt an die Brüstung vortritt und Stefanie teilnehmend auf den kleinen Trauerzug hinabsieht. Ich blickte zu Adolf hin, sein Antlitz blieb unverändert. Doch zweifelte ich nicht daran, dass auch er Stefanie gesehen hatte. Wie er mir später erzählte, war es tatsächlich so, und er gestand mir, wie sehr ihn in dieser schwersten Stunde der Anblick der Geliebten getröstet habe. War es Absicht, war es Zufall, dass Stefanie in jenem Augenblicke an das Fenster trat? Ich vermag es nicht zu sagen. Vielleicht hatte sie nur die Kirchenglocken gehört und wollte sehen, was dieses Läuten zu so früher Stunde zu bedeuten habe. Adolf war natürlich überzeugt, dass sie ihm durch ihr Erscheinen ihre Anteilnahme ausdrücken wolle. Auf der Hauptstraße wartete ein zweiter geschlossener Einspänner, in dem nun, da sich der Trauerzug auflöste, Adolf mit seiner Schwester Paula Platz nahm. Raubal stieg zu seiner Frau in den Wagen. Dann fuhr der Leichenwagen mit den beiden Einspännern nach Leonding zur Beisetzung hinaus. Am nächsten Tage, dem 24. Dezember, kam Adolf schon am Vormittag zu uns in die Wohnung. Er sah so angegriffen aus, dass man Sorgen haben musste, er würde jeden Augenblick zusammenbrechen. Als wäre alles in ihm leer und ohne Trost, so schien es, und kein Funken Leben mehr in ihm. Er spürte, wie besorgt meine Mutter um ihn war und entschuldigte sich, dass er nächtelang nicht mehr geschlafen habe. Er berichtete, dass die Mutter gestern auf dem Friedhofe von Leonding an der Seite des Vaters beigesetzt worden wäre. Damit sei ihr letzter Wunsch, im Tode mit ihrem Manne vereint zu sein, erfüllt worden. Meine Mutter fragte ihn, wo er den Weihnachtsabend verbringen wolle. Adolf sagte, dass er und seine Schwester heute von Raubals eingeladen worden seien. Paula sei schon hingegangen, ob er sich entschließen könne, hinzugehen, bleibe noch dahingestellt. Meine Mutter redete ihm zu, doch jetzt, da alle durch den Tod der Mutter der gleiche schwere Verlust getroffen habe, dazu beizutragen, dass der weihnachtliche Friede erhalten bleiben möge. Adolf hörte die Worte meiner Mutter an und schwieg. Doch als wir allein waren, sagte er schroff zu mir, »Zu Rauber gehe ich nicht.« »Wo willst du denn dann hingehen?« fragte ich erregt. »Heute ist doch der heilige Abend.« Ich wollte ihn bitten, zu uns zu kommen und an unserer kleinen Feier teilzunehmen. Aber er ließ mich gar nicht ausreden, winkte trotz der ihn beherrschenden Trauer energisch ab. Doch da raffte er sich zusammen. Seine Augen bekamen unvermittelt Glanz. Er sagte, »Vielleicht gehe ich zu Stefanie.« Damit ging er. Diese Antwort entsprach dem Wesen meines Freundes und zwar in zweifacher Hinsicht. Zunächst, weil er in solchen Augenblicken völlig vergessen konnte, dass sein Verhältnis zu Stefanie ja nur Wunsch und Vorstellung war, eine schöne Illusion, nichts mehr. Und weiters, weil er auch dann, wenn ihm dies bei nüchterner Überlegung bewusst wurde, in solch kritischen Stunden lieber bei seinen eigenen Wunschträumen blieb, als sich fremden Menschen anzuvertrauen. Später gestand er mir, dass er an diesem Abend wirklich entschlossen gewesen sei, zu Stefanie zu gehen, obwohl ihm völlig klar geworden war, dass so ein überstürzter Besuch, völlig unangemeldet, ja ohne überhaupt mit Stefanie offiziell bekannt zu sein, noch dazu am heiligen Abend, jeder guten Sitte und gesellschaftlichen Gepflogenheit widersprochen und wahrscheinlich das Ende seiner Beziehungen zu ihr bedeutet hätte. Aber auf dem Wege habe er Richard, ihren Bruder, gesehen, der als Hochschüler seine Weihnachtsferien in Linz verbrachte. Diese unerwartete Begegnung habe ihn von seinem Vorhaben abgehalten, denn es wäre ihm peinlich gewesen, wenn Richard, was sich kaum hätte vermeiden lassen, bei der beabsichtigten Aussprache mit Stefanie zugegen gewesen wäre. Ich konnte und wollte nicht weiter fragen. An sich war es gleichgültig, ob Adolf sich mit diesem Vorwand selbst betrog oder ob er damit nur mir gegenüber sein Verhalten verteidigen wollte. Gewiss, auch ich hatte Stefanie am Fenster gesehen. Die Teilnahme, die sich in ihrem Antlitz wiedergespiegelt hatte, war sicher echt gewesen. Aber ich bezweifle sehr, ob Stefanie überhaupt Adolf in dem ungewöhnlichen Aufzug und in dieser eigentümlichen Verfassung erkannt hatte. Aber ich sprach natürlich nicht diesen Zweifel aus, denn ich wusste, dass ich damit meinem Freunde die letzte Zuversicht und Hoffnung geraubt hätte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie der trostlose heilige Abend des Jahres 1907 bei meinem Freunde in Wirklichkeit ausgesehen hat. Zu Raubal wollte er nicht gehen, ein Entschluss, den ich verstehen konnte. Dass Adolf unsere kleine stille Familienweihnacht, zu der ich ihn eingeladen hatte, durch seine Anwesenheit nicht stören wollte, konnte ich gleichfalls einsehen. Die ungetrübte Harmonie unseres Hauses hätte ihn sein Alleinsein, seine Einsamkeit noch deutlicher fühlen lassen. Ich kam mir in dieser Hinsicht Adolf gegenüber als ein vom Schicksal Begnadeter vor, denn ich besaß alles, was er verloren hatte. Den Vater, der für mich sorgte, die Mutter, die mich liebte, das stille Daheim, das mich in seinen Frieden aufnahm. Aber er, wohin sollte er an diesem heiligen Abend gehen? Er hatte keine Bekannten, keine Freunde, niemanden, der ihn offenen Herzens empfangen hätte. Für ihn blieb alles fremd und leer. So ging er zu Stefanie, das heißt zu seinen Träumen. Adolf hat mir von dieser Weihnachtsnacht nur erzählt, dass er viele Stunden unterwegs gewesen sei. Erst gegen Morgen habe er die Wohnung der Mutter aufgesperrt und sei dort eingeschlafen. Was er gedacht, empfunden und gelitten, verschwieg er mir. Die Seiten 161 bis 164 des Buches sind Bildseiten. Seite 161, Zeichnungen Adolf Hitlers, Aufriss und Entwurf des Treppenhauses jener Villa, die Hitler seinem Freunde bauen wollte. Die Originale dieser und der folgenden Zeichnungen befinden sich im Besitze des Verfassers. Seite 162, Skizze des Grundrisses der Eingangshalle und des Portals der seinem Freunde zugedachten Villa. Besonders typisch die Zeichnung des Portals. Solche Skizzen fertigte Hitler damals in großer Zahl an. Seite 163, Dr. Leopold Pötzsch, der von Hitler sehr verehrte Geschichtsprofessor an der Realschule von Steyr, aus dem Nachlass des Autors. Seite 164, Stefanie, die heimliche Jugendliebe Adolf Hitlers, dieses Bild zeigt sie im Ballkleid.